Insekten sind unsere Vampire und Feen. Unsere Verwandten, Freunde und Lieben erscheinen in unseren Tagen als Dämonen oder Engel. Wesen, durch die wir lieben oder leiden. Ehrgeiz, Eitelkeit, Verrat und Täuschung. Die Abkürzung zu einem Ruhm, den Agnostiker preisen, wie die jüngsten Fische in einem Teich, die den Köder schlucken und in Verzweiflung fallen. Denn alle Materie ist so zerbrechlich wie Luft. Dieses Gefühl und Denken ist in der Ewigkeit. Bevor du die reinen Herzen segnest, liebe einfach Feinde und Freunde. Mit jener Geduld, die über dein Durchhaltevermögen hinausgeht. Bis wann? Fragen wir auf den Stufen von Montmartre. Bis einen Tag nach deinem Tod. Und das Universum wird sich in seiner weiten Umarmung verneigen. Kinder Gottes sind wir berufen. Und alles in der Ewigkeit, denn alle Materie ist so zerbrechlich wie Luft. Dieses Gefühl und Denken ist in der Ewigkeit. Bevor du die reinen Herzen segnest, liebe einfach Feinde und Freunde. Mit jener Geduld, dein Durchhaltevermögen hinausgeht. Bis wann? Fragen wir auf den Stufen von Montmartre. Bis einen Tag nach deinem Tod. Und das Universum wird sich in seiner weiten Umarmung verneigen. Oh. Alles in der Ewigkeit.